eine Klage des Jeremia. Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Wo ist jemand, der zu Boden fällt und nicht gern wieder aufsteht? Wo ist jemand, der vom Weg abirrt und nicht gern den Weg wieder fände? Warum will dieses Volk immerfort in der Irre verharren? Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Niemand ist, den seine Bosheit reut und der fragt, was hab ich da getan? Was hab ich da getan? Was hab ich da getan? Was habe ich da getan? Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Das spricht der Herr. Sie laufen alle stur vor sich hin, wie ein Ross, das in der Schlacht dahin stürmt. Sie laufen alle stur vor sich hin, wie ein Ross, das in der Schlacht dahin stürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Die Turteltaube, Kranich und Schwalbe kehren heim, wenn die Zeit kommt. Aber mein Volk will die Ordnung Gottes nicht wissen. Das spricht der Herr. Aber mein Volk will die Ordnung Gottes nicht wissen. Das spricht der Herr. Aber mein Volk will die Ordnung Gottes nicht wissen.